abgesehen. Ja. Gehen wir rein? Ja. Mama, Anton ist schneller. Was? Kann das gar nicht sein. Danke fürs Aufhalten. Also, das war hier unser Spielplatz am Waldspielplatz. Tschüss, Aboré.